Euro Radio. Jeden Mittwoch. Zwischen 3 und 24 Uhr. Im Bermuda-Funk. Die wöchentliche Dosis. Anarchie. Und Bier. Ruit. Ruit. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Und wenn heute nicht der 19. Was ist los? Was ist denn jetzt los? Uiuiui, Rüdi, was ist das denn? Sag dir doch, eine Panne. Lass die Finger weg von den Knöpfen hier, Nils. So, ich fange nochmal an, oder? Mhm. Ja. Rein. Wie fange ich nochmal an? Irgendwie, hallo, mein Name ist Rudi Himmelsberger. Ja, Pogo Radio im Bermuda-Funk. Und wenn heute nicht der 19.10. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung oder wir sind hier live bei punkrockersradio.de. Da wird nämlich die Sendung immer montags aufgezeichnet und die kann man dann auch live dann im Internet hören. Ja, zu Gast heute ist der Richie und der Nils. Ich bin der Richie. Ja, und dann bin ich wohl der Nils. Ja. Bleibt ja nur noch einer über. Ja. Mist. Ich wäre auch gerne der Richie gewesen. Wäre jetzt immer früher gewesen. Mann. Ja, gehört haben wir gerade Scheiße, die Bullen von ihrem, einen Song von ihrem neuen Album Anwohner raus. Die spielen auch am 2. Dezember in Köln im Club Scheiße. Wo kommen die jetzt nochmal her? Leipzig? Aus Köln, oder? Nee. Irgendwie eine große Die kommen aus Freiburg. Oh, Freiburg. Ja, Freiburg. So ähnlich wie Im Breisgau, ja. Ja, da entwickelt ja, das man Leipzig bestimmt, Süddeutschland. Da entwickelt man bestimmt auch ein bisschen Wut auf Polizisten. In Süddeutschland generell. Ja, in Süddeutschland, ja. Meine ich. Die sind da speziell. Ja. Ja. Ja, vielen Dank, dass ich auch wieder hier sein darf. So ganz unvermittelt. Ne? Ich hätte was Besseres zu tun gehabt, aber du hast mich ja Samstag belabert. Ja, ich war wieder in Panik und habe gedacht, ach, du wusstest das Samstag schon? Ja, der war aber... Ach, du hast, er hat dich danach angerufen und er dachte, ich komme nicht, oder was? Ja, ich habe nicht gewusst, ob du kommst. Du warst so unsicher vielleicht. Wir gehen beide. Ich hätte beinahe noch den Nils dabei gehabt, den anderen Nils, den von Geld entnellt, über Skype. Ach so. Dann wären wir zu viert gewesen. Der wahre Nils, der schöne Nils und der andere Nils. Genau. Der Geld entnellt Nils. Langsam wird es unübersichtlich. Der Nelt. Da gibt noch den Auweia Nils rein, theoretisch. Von Auweia? Jo. Mhm. Ja, ist auch ein Thema. Ja. Noch gibt es die. Sollen wir musikalisch weitermachen, bevor wir uns hier irgendwie intellektuell verausgaben? Ja, dann machen wir doch mit intellektueller Musik weiter. Ja, was denn? Reiz. Nee. Du, Reiz ist, du warst auf einem Reizkonzert, so wie ich, und das fand ich natürlich total geil. Aber die Platten, die Aufnahmen sind halt schon etwas alt, sind etwas ausgereizt. Ich habe mir die. Oh, Das hat er sich auf den Zettel geschrieben. Ich habe mir die Demo bei Bandcamp gekauft. Ja. Und habe ehrlich gesagt erst einen Song gehört, den fand ich aber trotzdem ganz gut. Also ich habe sie mir zumindest ganz angehört, aber ich fand die gut. Ja. Durchgehend. Ja, aber Rüdi hat ja auch natürlich ein Qualitätsproblem. Er ist sehr qualitativ. Nee, ich sag halt immer, neue Sachen sind wichtiger als alte Sachen. Okay, aber für mich war das. War das jetzt nicht neu? Was sind die nicht neu? Von Reiz? Du gehst mal bei Reiz nach Bandcamp, ne? Ja, mach aber erstmal dann. Ich mach das hier jetzt, während ihr irgendwas Wichtiges erzählt, mal irgendwas Tolles, ne? Also, während der Rüdi jetzt Reiz sucht, die Band. Ob ich mich da nicht vertraue? Weiß ich ja nicht, ob vielleicht dann haben auch die ja schon laufen. Wieder was Neues, ne? Vielleicht haben die ja schon. Die haben doch das neue Album, das hat zumindest da, der Sänger genau, mir erzählt. Das genau, schon. Da links. Ja, hier, Preview für Upcoming Album. Ja, also. Ja. Das war schön. Ja, das gibt aber nicht. Autopilot heißt das eine Lied. Ja, lass mal laufen. Sag mal, habe ich das. Hä? Rüdiger. Tja, Rüdi. Das kenne ich aber, das ist aber alt. Das ist aber alt hier, ne? Herzlich willkommen bei der Recherchesendung Pogoradio. Ja, hier, das ist halt hier, da wird halt hier Autopilot. Alter, das hier ist Journalismus, Musikjournalismus. Das habe ich hier knallhart recherchiert. Investigativ hier, ne? Himmelsberg. Fakten. Ja. Dagegen kann das Ox einpacken. Ja. Ja, das spielen wir das. Können wir das mal spielen? Online-Demo, bla bla. Was haben sie denn da? Ich habe hier drei verschiedene Lieder, immer das gleiche. Ich spiele es erst einfach mal, weil der Richie da ist und weil er es sich gewünscht hat. Und es ist eine gute und Band. Ich fand das Konzert einfach unfassbar gut. Eine Band aus Mannheim. Genau. Ja. Freunde von dir. Die quasi Spaten als Vorband hatten, die vergangene Woche hier waren. Haben wir den Kreis Sänger hat sich schon hier in diesem Badezimmer während der Sendung einen runtergeholt. Ja? Ja. Mit Mikro? Nee. Woher weißt du das? Das weiß ich, hat er weil erzählt, oder da was? War er mit einer Band, also waren zwei Bands anwesend, also es waren ungefähr, glaube ich, so gefühlt 10 Leute da. Hier in dieser Wohnung? Hier in dieser Wohnung und 5 von denen wollten unbedingt duschen und er war da sage und schreibe eine halbe Stunde im Badezimmer drin. Was war das für eine Begebenheit? Was hast du hier veranstaltet? Ich habe hier nichts veranstaltet, ich habe hier eine Sendung aufgezeichnet. Mit 10 Leuten? Mit 10 Leuten. Und 5 davon wollten duschen. Ja, das war... Ja. Woher weißt du, dass der sich einen geschnödelt hat? Ja, das war in der Recherche. Ich habe da meine das Kameras da. Ja, klar. Ach, ich gehe hier nicht Kameras. Mit einer UV-Lampe durch danach. Nee, also, Rüdi. Nee, es war halt so, es waren zwei Bands aus Mannheim da und die wollten unbedingt zu mir in die Sendung. Ich so, ja klar, bin ja... Die wollten eigentlich nur duschen. Die waren auf Tour und haben keine Möglichkeit gesehen, irgendwo eine Dusche zu benutzen. Haben sie gedacht, ah ja, da wohnt ihr da. Hier da machen wir Sendung und währenddessen duschen wir alle irgendwie. Und die anderen, die schon frisch geduscht sind, die können ja dann irgendwas ins Mikrofon babbeln. Mach ich nie und mal wieder. Und dann hat der die Gelegenheit genutzt und dachte, boah, nach so vielen Tagen auf Tour, er muss erstmal ein bisschen Druck ablassen. Okay. Kann vorkommen. Also von ihrem upcoming Album, das irgendwann im Winter 2016 erscheinen sollte, kommt jetzt ein alter Song. Ja, Autopilot von der Band Reiz. Yeah. nochmal, um die Verwirrung zu entwirren. Ich habe nie behauptet, dass es scheiße ist. Ich find es gut. Ich wollte jetzt bloß halt sagen, dass das Lied schon etwas älter ist. Na, von wegen, hier kommt auf ihr neues Album, das im Winter 2016 erscheint. Ja, aber das ist ja nicht so schlimm, weil für mich war das ja neu. Und ich fand das gut. Ja, es ist auch nicht alt. Nee. Ja, echt. Neu ist immer eine Betrachtungssache. Ja, genau. Der Punkstelle Nils, ich glaube, den möchte ich jetzt hier. Ich habe doch hier irgendwie Adminrechte in diesem Chat. Kann man den irgendwie rausblockieren oder sowas? Ja, wir sprechen übrigens vom Waren. Der geht mir jetzt schon richtig auf den Sack hier. Der meint, die klingen wie die frühen Bettung tot. Das geht mal gar nicht hier, ne? Ja, Punkstelle, was ist das überhaupt für ein Konstrukt? Wie geht's denn damit weiter? Irgendwie, du hast ein ganz cooles neues Titelbild, habe ich gesehen. Ist das jetzt ein Relaunch von Punkstelle und ihr macht jetzt richtig nach vorne? Ja, ich hatte ja eigentlich jemand anders beauftragt, den Herrn Hansen täglich anzurufen und sich darüber zu beklagen, dass raus. Die aktuelle Homepage, die immer noch für viele Leute wichtig ist, einfach nicht aktualisiert wird. Vielleicht haben diese Anrufe, falls sie denn stattfinden, irgendwie Wirkung. Ja. Schmeiß den Typ mal raus und mach da irgendjemand Junges. Du kennst so junge, hippe Leute, die auch so Webprogrammieren. Ich kenne auch so nette Webdesignerinnen. Ja, genau. Die machen das mit Links. Die machen das einfach so nebenbei. So. Vor allen Dingen kennst du doch auch unheimlich viele Frauen. Du könntest das Ganze mal ein bisschen diversifizieren und so genderneutral machen. Ja. Und auf jeden Fall halten die auch nicht Reiz für frühe Betontod. Ja, ja. Und sind attraktiver. Ja. Ja. Obwohl, ja, muss man, ja, ist ein bisschen lukistisch, darf man ja heute auch nicht mehr sein. Ja. Ja, das ist eine Wiederholung, schreibt der Nils. Hm? Ja, vergiss es, was er schreibt. Wir müssen es, ich ignoriere Nils ist besoffen, glaube ich. Ich glaube, der war doch baden. Ja. Hat den Badezusatz gesoffen. Flasche Dorn. Hat sein eigenes Badewasser gesoffen. Ja. Dann ist er nicht mehr zurechnungsfähig, das glaube ich auch. Mann, hey. Also wir spielen jetzt noch ein schönes Lied, auch ein nagelneues Lied von der Band. Betontod. Storno heißen die. Da habe ich vorhin schon prognostiziert, das könnte was werden, erfolgstechnisch. Die sind nämlich schon auf einem Label namens X-Mist, was auch für Qualität steht. Und X-Mist, und die Band... Hört es euch einfach an. Ja, und danach erzähle ich noch was. Also sagen wir mal so, das Album kam im Frühjahr raus. Das ist jetzt auch nicht. Ist ja gar nicht neu. Ist ja gar nicht neu. So einen alten Scheiß. Ja, was anderes. Ja, ja. Mann, nee. Also. Aber für mich ist es neu. Ich habe es heute entdeckt. Ach so, ich habe es heute noch nicht gehört. Das erste Lied von der Platte Wellness und es heißt Herzlich Willkommen. Die armen Schweine, laut Bierschinken-Review kommen die ja aus Duisburg und aus Freiburg. Duisburg, das muss man. Ach so, apropos Bierschinken, falls jemand von denen zuhört, die bewerten ja auch schon mal Bands live, also beschreiben ja eben, also eigentlich hauptsächlich Konzertberichte. Sie haben es tatsächlich geschafft, dass eine Band nachhaltig geschädigt ist, nämlich Polo Donner und die lebenden Leichen, die ich ja am Samstag selber hier in Köln veranstaltet hatte. Im Limes mit Tipptopp. Genau, die hatten bei Bierschinken ein unglaublich schlechtes Konzertreview. Wogegen der Sänger sich dann aber, glaube ich, noch eigentlich im Nachhinein wehren wollte, weil der Typ, der das geschrieben hat, voreingenommen war und offensichtlich ein bisschen auf Krawall gebürstet war. Hat der Sänger eben die Freundin ausgespannt oder so? Oder wie? Nee, nein, sowas machen die nicht. Die haben alle eigene Freundinnen. So. Ja, ja, was hat er geschrieben? Ich habe es ja gelesen, es war schon witzig, aber einfach unsachlich. Weißt du, eine Band kann einem ja mal nicht gefallen. Ist natürlich auch für Sachlichkeit und Souveränität und topseriösen Journalismus bekannt. Immer nüchtern. Ja, man darf sich halt nicht verscheißern mit den Redakteuren, ne? Oder mit den Reportern. Genau, die Journalisten. Ja? Und wenn die sagen, ey, ich will Backstage-Bier, dann muss es halt Backstage-Bier geben. Fließen muss es. Ja, fließen. Und wenn es halt nicht fließt, dann gibt es halt ein schlechtes Review. Ja, oder das Lied wird halt bei Pogo Radio nicht gespielt. Die haben halt schon, glaube ich, über Auf und Ab einer Band entschieden, vielleicht. Ja. Die vierte Gewalt. Ja. Ja. Sachsen. Online-Redakteure. Stichwort Sachsen. Ja. Ja, was ich ja der Hammer finde, ne? Ich lese ja sehr gerne Zeitung, also diese Online-Dinger da, Online-Zeitung, ja. Spiegel Online, so. Alles, komplett alles, ne? Süddeutsche oder so. Und jetzt ist ja diese Peggy Knobloch, ne? Das neunjährige Mädchen, das irgendwo 2011, ja. Ich bin 2003 verschwunden, 2011 gefunden. Im Wald. Ja, wenn ich mich recht entsinne. In Bayern irgendwo, ne? Und jetzt plötzlich tun sich da Zusammenhänge auf, die keiner gedacht hat. Und das haut mich halt echt, also tagtäglich lese ich irgendwie Neues, irgendwie welche Zusammenhänge da zusammenpassen, irgendwelche Puzzlestücke, wo vorher keiner gedacht hat und keiner hätte es draufkommen können. Für alle, die im Wald unter einem Pilz wohnen, der Uwe Böhnhardt, NSU-Terrorist, ist jetzt angeblich ja nachweislich da in irgendeinem Zusammenhang zu bringen, weil ein Schnipsel Textil neben dem Skelett gefunden wurde, das mit Uwe Böhnhardts DNS auf Deutsch verunreinigt ist. Genau. Erstmal, das ist das Erste. Und dann kam halt, dass er halt bei der Zschäpe in dem abgebrannten Haus auf der Festplatte Kinderpornos Kinderpornografie gefunden haben. Das wurde dann aber dann während den Ermittlungen irgendwie fallen gelassen, weil ja andere Sachen irgendwie wichtiger waren, ach so, irgendwie wegen der Anklage. Und Kinderklamotten haben sie gefunden in dem ausgebrannten Wohnmobil. Ja. Warte mal, welches ist denn dein Mikrofon eigentlich? Das hier. Das hier. Ja, warte mal. Weil, zu laut? Ja, nee, du bist zu leise. Deswegen. So. Ja, und ich bin wieder das zu laut. Das hat mir noch nie jemand gesagt. Ja. Na, ich hoffe jedenfalls, dass jetzt anständig ermittelt wird. Ich meine, im Verlauf dieses ganzen NSU. Und jetzt geht's noch weiter. Ach so. Jetzt haben sie ja noch den, damals gab es ja die Michelle Kiesewetter, die ist ja in Heilbronn, eine Polizistin, die auf offener Straße erschossen worden ist. Ja. Und dann haben sie ewig lang gesucht, warum, wieso, warum wird da einfach so eine Polizistin einfach so erschossen? Und dann gab es dann dieses, da haben sie die DNS dann halt falsch ausgewertet, weil diese Wattestäbchen kontaminiert waren. Da haben sie auf eine 40-jährige Frau geschlossen. Das war wahrscheinlich diejenige, die diese Wattestäbchen verpackt hat. Und dann sind sie aber drauf gekommen, dass sie auch wiederum mit der DNS zusammenhängt von dem NSU-Trio. Also wahrscheinlich auch Mundlos oder Böhnhardt. Ja, aber wurde der Mord an der Polizistin, den ich ohnehin schon zugeschrieben? Wollte ich sagen, der ist ja schon... Der wurde schon zugeschrieben, ja. Aber dann sind sie halt, haben sie überlegt, was hat die jetzt mit denen zu tun, warum gerade die? Und der Chefermittler, der damals diese Istanbul-Morde, wie er es selber so genannt Döner-Morde. Hat, Döner-Morde, ja, oder Istanbul, keine Ahnung, oder Bosporus-Morde hieß es, glaube ich, ne? Ja, genau. Der war auch für die Das war auch der Chefermittler im Fall von der Peggy, weil die im Bayerischen Wald gefunden worden ist. Aha. Und er wurde selbst von dem Minister irgendwie so dazu berufen, weil er ja so ein guter Ermittler ist, er soll das doch auch mal machen. Ja, der ist inzwischen im Ruhestand und dem fällt natürlich auch alles aus der Hose, weil er halt denkt, was ist denn da los, ne? Aber irgendwie klingt das alles für mich ein bisschen zu konstruiert. Das ist irgendwie wie so ein Dan Brown Buch oder sowas. Und jetzt. Und man denkt sich doch eigentlich nur so, ja. Jetzt gibt es aber zu der Michael Kiesewetter, die kommt ja aus dem Osten. Und die hat irgendwie in ihrem Verwandtenkreis auch eine Polizistin. Da wiederum, der Mann von der hat ein privates Security-Unternehmen, wo er hauptsächlich Neonazis beschäftigt. Und die auch irgendwas mit Kinderpornografie zu tun haben, also das Security-Unternehmen oder irgendwas. Also ich krieg's nicht mal ganz zusammen. Kannst du das mal aufmachen, hier so ein Flipchart? Also die Flipchart, wahrscheinlich meine Wohnung zu klein. Achso. Meine Wohnung ist zu klein. Kannst du das mal bitte auf dem Boden aufmalen? Also es ist unwahrscheinlich, also wenn man sich so vorstellt, so Game of Thrones, ne? Wenn man sich so irgendwann es mal so 100 Staffeln gibt. Ich glaube, die sind gegen sowas ist es einfach. Also ist Game of Thrones langweilig. Was sich da auftut. Aber das ist alles so hässlich. Ja, natürlich ist es hässlich. Ja, da denkt man so, ich meine, es ist so viel geschlampt worden. Na gut, jetzt hat die neue Staffel von Walking Dead angefangen, ne? Also ich meine. Nächste Woche Montag. Ja, also ich denke mal, das gleiche Team könnt euch da eigentlich mal nach. Aber das ist doch wirklich alles irgendwie. Das ist doch. Irgendwie auf einmal machen die auch Kinderpornos. Und ja. Dann, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich in Neonazi-Kreisen. Nein, das meine ich auch gar nicht. Sondern irgendwie, die haben ja da in diesem Peggy-Fall zuerst irgendwie so einen Behinderten präsentiert, genau. Der da das gemacht haben soll. Und der hat aber auch irgendwie einfach nur unterschrieben und kann seine Aussage da. Und der ist ja dann auch, der hat ja 3 Jahre gesessen oder so. Und jetzt ist aber der ist dann raus und jetzt haben sie plötzlich keinen, der ist jetzt vor kurzem erst rausgekommen wohl. Ja. Und jetzt haben sie plötzlich niemanden mehr. Und ja, jetzt ist da halt, okay, da ist doch dieser tote Schwachkopf vom NSU, dann nehmen wir den halt. Oder wie? Also irgendwie. Ja, es ist aber auch jetzt wieder in den Ermittlungen zu dem Peggy-Mord, ist denn wieder plötzlich in den Ermittlungsakten eingefallen, dass die Mutter damals auch einen Brief bekommen hat von einem offensichtlichen Nazi, der geschrieben hat, die Mutter, muss man dazu sagen, die ist mit einem Türken verheiratet und ist dem Islam übergetreten. Konvertiert. Mhm. Bevor die Peggy entführt worden ist. Und er hat dann geschrieben, also dieser Nazi hat ihr dann einen Hassbrief geschrieben, dass sie das arische Kind gar nicht verdient hat. Mhm. Und so Sachen kommen dann halt jetzt plötzlich an die Presse oder kommen jetzt wieder raus, ne? Mhm. Was? Oh Mann, Gott. Mann, Mann. Und diese Peggy war das Kind von dem türkischen Mann? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht war es vom Mann davor oder so, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. War der Kindsvater vielleicht Nazi? Weiß ich nicht. Nee, das ist, also ich weiß nur das, was ich gelesen habe und davon weiß ich nur noch die Hälfte, weil ich das meiste eh vergesse. Das war nur die Hälfte? Ja. Okay. Ja. Das war eine Menge, da hast du schon viel behalten, ja, ja. Rudi. Respekt. Du sollst lernen, Mann. Ja, stimmt, das ist ja eine Prüfung bald. Ja, nee, aber so Sachen lese ich halt so nebenbei, ne, und dann denke ich immer wieder, boah, was geht denn hier ab? Ja, aber wirklich, was geht denn hier ab? Und wie heißt sie, die Kröte da, die da in München sitzt? Schäpe. Genau. Die Schäpe, die hat ja jetzt auch ihr Schweigen gebrochen, ne? Und distanziert sich von eurem Bitte um Entschuldigung und so, ne? Ja, distanziert sich von dieser Gesinnung. Ja, ja, klar, ja. Natürlich. Ja, im Knast ist ja voll die Helde, ne? Ja. Da ist er voll der Chef. Ja. Weswegen? Das hat mal hat eine Reporterin ein Interview gemacht mit einer Kollegin von ihr im Knast. Mhm. Die im Knast sitzt oder saß. Und die hat dann beschrieben, wie sie halt da behandelt wird und wie sie halt, was für ein Ansehen sie hat bei ihren Zellengenossinnen. So, die küssen ihr die Füße jeden Tag. So ungefähr, oder? Ja. Es ist halt voll die Heldin. Allein deswegen sollte man nicht ins Gefängnis gehen. Ich glaube, es gibt ein paar andere Gründe auch, weswegen man nicht ins Gefängnis gehen sollte. Auf jeden Fall. Aber das ist vielleicht einer. Ja. Das stimmt schon. Ja, jetzt werden hier Rechtsfälle diskutiert, das ist ja witzig. Ich hab heute von einem Fall gelesen, da hat ein Arzt, Chirurg, der war irgendwie spezialisiert auf Krampfadern in Scheiden. Der hat über mehrere Jahre ganz viele Studentinnen von sich und aber auch Patientinnen zwischen 17 und 27 narkotisiert, Videos davon gemacht, wie er mit Sexspielzeug da rumhantiert. Und ist jetzt aufgeflogen. An den Frauen. An den Frauen, ja, ja, genau. Und hat Videos davon gemacht zu seinem Pläsier. und verteidigt sich jetzt damit, dass er das alles gefilmt hat, weil das eine neue Therapie gegen Krampfadern in Scheiden wäre. Aha. Bei wem? Die zeigt ja doch dann nicht den Patienten die Videos. Nein, da wusste auch keine von denen. Na gut, das habe ich nicht gelesen, aber ich lese auch nicht die Bild. Wo steht denn das überhaupt? Ja. Spiegel Online. Ja. Was? Ja, ernsthaft. Ja. Im Feuilleton oder was? Im Plusbereich wahrscheinlich. Ja. Stimmt. Ich suche das jetzt gleich raus. Die Nachricht habe ich noch nie gelesen. Während du Kick Joneses spielst, suche ich dir das raus. Ja, Kick Joneses haben jetzt auch eine neue Platte gemacht. Da geht es auch rum. Um Scheidenkrämpfe und können wir uns nächsten Freitag im Tsunami-Club. Muss man dazu sagen, ja, alte eingestandene Band, ne, aus dem Punk-Pop-Bereich. Ehemals Walter Elf. Ja, genau. Die ich noch nie so richtig verstanden habe. Ja, es sind auch Pfälzer. Was gibt es denn darin zu verstehen? Ich weiß nicht, warum die so abgekultet werden. Ja, es sind halt Pfälzer. Und in der Pfalz werden sie halt abgekultet, weil da ja, schlagen sie halt genau in die Kerbe. Ja. Ich mochte die doch. Kick Joneses, sag du nochmal, das ist untergegangen. Nächsten Freitag im Tsunami-Club am 21.10. In Köln. In Köln, mhm. Tsunami-Club live, als Konkurrenz zu den Dead Kennedys. Ja, die keiner mehr braucht eigentlich. Na, ich glaube, da gehen schon ein paar Leute hin. Ja, aber... Hier, der Badewasser-Nils zum Beispiel. Aber... Und wer ist jetzt da der Sänger? Kennt man den? Irgend so ein Typ, der... den Yellow Biafra leider auch versucht zu imitieren in Gestik und allem. Das finde ich irgendwie so blöd daran. Wenn er einfach nur singen würde und er selber wäre, aber nein, der versucht den Yellow Biafra zu imitieren und das macht die Sache so ein bisschen wirklich lächerlich. Aber das ist doch so ein bisschen... Und wie viel sind da von den anderen Musikern noch original? Alle. Aber das hat doch schon wieder so ein bisschen Reiz, wenn man sich das dann anguckt. Das ist doch das ist doch blöd. Wo spielen die denn? Ja, eine Live Music Hall. Live Music Hall, da steht man hinter, entweder ist ja ekelhaft, das ist viel zu groß. Ja. Ach was, da gibt es ja keine Sitzplätze. Nee, genau, so scheiße, deswegen gehen wir dann nicht. Und Backstage-Raum kommt auch nicht richtig rein, da muss man ja irgendwie so einen Backstage-Pass haben. Ja, der ist schon noch voll ekelhaft. Ja. Nee. Der ist riesig groß. Ja. Ja, Kick Joneses mit No Time For You. Viel Spaß. Mhm. Aber ich kann das mir echt nicht mehr geben. Das ist, wenn du halt selbst ein Kind hast, da kannst du über so einen Scheiß überhaupt nicht mehr reden. Nee. Ah. So, da sind wir wieder. Ja, ich habe gerade erfahren, dass ich ein Beziehungsohr habe. Ja, ja, es geht um das Vier-Ohren-Prinzip. Das sind ja alles so Sachen, die ich alles für die Prüfung wissen muss. Genau, Sozialpädagogen hingehört. Ja, ja, und du hast es ja schon, du hast ja deine Ausbildung schon. Ja, ich habe das schon vor, keine Ahnung, 18 Jahren durchgehabt. Ja, du weißt es immer noch. Sowas vergisst man nicht. Genauso wie hier, man kann nicht kommunizieren. Ach du Scheiße, das muss ich auch noch lernen. Und hier mit dem Pavlovschen Hund und also bei Psychologie ein bisschen für Anfänger. Ja, ja, ja, ja. Auf jeden Fall ging es darum, ich habe ja gesagt, was habe ich gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich hätte gerne noch ein Bier. Ich hätte, was? Ich hätte gerne noch ein Bier. Ja, und das bedeutet ja ganz einfach, ich hätte gerne noch ein Bier. Und das ist dann das sachliche Ohr, ne? Wenn du das so verstehst. Dann holst du mir ein Bier. Ich habe davon überhaupt keine Ahnung. Und der Nils hat gemeint, das wäre ein Appellohr. Nein, um mal hier zu erklären, Rüdi äußerte den Wunsch nach einem neuen Bier. Ja. Richie sprang auf und holte ihm eins. Weil er nämlich ganz nah am Kühlschrank sitzt, deswegen. Genau. Er hätte aber auch sitzen bleiben können. Nee, dann müsste man aber über ihn drüber steigen. Genau, und da ich einfach eine Nähephobie habe, bin ich lieber aufgestanden. Ja, ah. Ja, auf jeden Fall habe ich ein Beziehungsohr, finde ich gut. Also, oder ein Sachohr. Ich habe zwei Sachohren haben wir alle. Was waren das jetzt? Sachohr, ne? Ja. Nee, und das oder Appellohr auch. Das Appellohr, ja. Ja, ja, ja. Und das Offenbarungsohr ist ja, was wäre das dann in dem Moment gewesen? Boah, das kriege ich jetzt nicht mehr hin. Ja? Wenn du mir ein Bier... Nee, ich erwarte von dir, dass du mir ein Bier holst. Ja, nee, aber es geht ja ums Ohr, nicht um das, um den Schnabel. Achso, Offenbarungsohr. Ja, ja, ja. Der muss das ja erstmal... Du hast das ja kodiert. Ja. Er muss es ich hab's dekodieren, um die Botschaft darin zu verstehen. Das heißt, verstehen. Ich bin auch noch klug. K-L-U-K, du bist so klug. K-L-U-K. Aber da merkt man wieder, dass hier zu wenig Leute aus dem Pflegebereich im Chat sind. Sonst würden die wahrscheinlich jetzt hier in den Chat... Ja, der hat schon einer den Chat verlassen. Ja, ja. Der muss arbeiten. Der hat es ihm gerade eingefallen, dass er lernen muss, oder was? Ne? Ach, ja, Scheiße. Ja, Kick Joneses, sehr gute Band. Sind halt poppig, ne? Aber guter Pop. Ja. Mag ich auch. Ja. Und sehr abwechslungsreich. Also da wird ja nicht nur Pop-Punk geboten. Und zu erwähnen ist, dass sie immer nette Cover im Programm haben. Also ich werde nämlich da hingehen, statt zu den Dead Kennedys. Ja. Sind auch sehr sympathische Jungs. Genau. Sehr sympathisch. Definitiv. Siehst du, Nils versteht uns nicht mehr. Ja. Im Chat. Die haben nämlich immer schöne Cover im Programm und ich freue mich sehr auf das Cover von The Safety Dance. Ich hoffe, sie spielen das. Kennt ihr noch? Happy Dance. Ja. Genau. Happy Dance. Everybody do the dance. Hier, Man Without Head. Man Without Head. Ja, wir können jetzt, weil du gemeint hast, du würdest es gerne mal hören, Richie, ne? Ja, Brutale Gruppe 5000, habe ich letzte Sendung schon gespielt, die haben ein neues Album draußen. Unglaublich guter Bandname. Ja, und unglaublich gute Band, die waren ja auch da auf dem Bierschinken-Festival gewesen, ne? Warst du da? Ich war nicht da, ich habe das hier live mitgehorcht, Punkrockers Radio haben das ja irgendwie versucht, live zu streamen. Ach so, wie die unheimliche Tip-Top-Konzert. Plötzlich hat es nicht funktioniert zu streamen. Ja, aber die haben dann irgendwie auch so irgendwie das dann mit Video gemacht irgendwie. Mhm. Ja. Über Periscope? Nee, über Facebook Live. Also, okay. Ja. Ja, das ist halt, da erreicht man halt mehr Leute, weil bei Periscope, das ist ja mehr so Twitter-mäßig, ne? Aber bei Periscope haben wir uns auch schon Konzerte angeguckt. Ja, haben wir irgendwie schon gemacht. Irgendwie so ein Julio Iglesias-Verschnitt irgendwo in Sao Benavista. Nein, das ist ja dieser Nossa-Typ oder was? Nee. Und dann noch so eine Punkband. Ja, aber wir waren ja nicht durchsappen. Ja. Und dann so eine Punkband irgendwo in Italien, in der Nähe von Genua oder so. Das war sogar ziemlich gut. Wir haben uns das ganze Konzert, solange dieser Stream. Ich habe dann auch die angeguckt. Band noch gegoogelt. Genau. Misa Afuate oder so ähnlich. Ja. Hab auch ein paar Lieder von denen. Mhm. Ja. Und das war astreine Sound und Bildqualität. Ja. Wahnsinn. Ja, es ist. Ja, diese Handys, du kannst das billigste Handy kaufen. Es macht immer noch tausendmal bessere Videos als eine Videokamera aus Mitte der 90er mit den Bändern, mit den DV-Bändern. So, sogar die aktuellen Videokameras ist, glaube ich, kein großer Unterschied zu sehen zu einem. Also die haben halt ein größeres Objektiv. Da geht halt mehr Licht durch. Ja, aber sonst. Gut, aber das muss man ja auch dann bedienen können. Jetzt auf jeden Fall die brutale Gruppe 5000. Ich finde heutzutage, ich weiß nicht, ob nur mir das so vorkommt, als ob die Bands, die Jüngeren, immer noch mehr einen drauf. Was die Namen hauen, so Aggression in den Namen oder Schimpfausdrücke. Ja, aber brutale Gruppe 5000 ist doch so offensichtlich aggressiv, dass man doch schon sehen kann, dass das jetzt nicht mit, also es sei denn, die sind unheimlich dumm. Aber jeder denkende Mensch sieht doch, dass da ein Augenzwinkern hintersteht. Ja, dumm dürfen sie sein. Das Lied heißt, ich will es nicht hören. Ja, wird auch schwierig, dass sie wiederkommen, oder? Ärgert mich jetzt, dass ich von den vielen Liedern, die sie haben, dass ich das jetzt spiele, weil das habe ich schon mal laufen lassen. Aber wer erkannt hat, welche Band das Original eigentlich spielte, der darf sich jetzt freuen. Oder der mir gerade zugehört hat, während du geredet hast. Da habe ich nämlich auch schon gesagt. Ja. Ist nicht die Hälfte von meiner Thread tot? Nein. Nee, ich muss ins Mikrofon reden. Ian McKay lebt noch, Brian Baker lebt noch. Die anderen weiß ich nicht namentlich, aber ist keiner verstorben. Okay. Ich dachte, die wären alle tot. Nein. Vielleicht sind, also wenn die Sendung die noch gesund hier aufgezeichnet wird und Mittwoch und so. Sind sie vielleicht alle tot. Ja, eben deswegen. Ja, man weiß es nicht. An Zika-Virus gestorben. Ja, wer nicht säuft und nicht raucht und keinen Sex hat, lebt nämlich auch nicht länger. Und wahrscheinlich finden sie wieder DNS, ne? Genau, was der Böhnhardt. Ja. Ja. Wo ist der Böhnhardt? Boah. Ja. Ja. Böse. Böse, böse. Ja. Hier gehen Sachen ab. Ja. Sonst noch was passiert diese Woche? Pegida ist 2 Jahre alt geworden. Ja, sich gefeiert. War von der Heute-Show neulich super. Heute Mittag habe ich das gesehen. Pegida wird 2 Jahre alt. Für viele der Teilnehmer das längste Beschäftigungsverhältnis. Ja, aber da waren jetzt an dem Geburtstag so 7.500. Ja, wir werden aber ja auch weniger. Also das waren ja am Anfang waren das ja 40.000 oder was. Ja. Ja, die müssen halt, was, ja. Zu Hochzeiten sind doch mit 30.000 Mann durch Dresden gelatscht. Genau. Ja, und gut, die sind aber auch nicht weg, ne? Glaube ich ja nicht, dass sie gedacht haben, nee, wir machen da doch nicht mehr mit, finden das nicht gut. Ich glaube, die gibt's halt noch. Man, da hat einfach mal so das ganze Arschlochpotenzial Farbe bekannt, da drüben. Und da wusste man, okay, das sind so und so viele. Den Bachmann, Lutz Bachmann, der ist ja irgendwie ausgewandert, ne? Irgendwie. Ja, das war ein Gerücht. Man weiß nicht, ob das stimmt. Auf jeden Fall haben sie die Wohnung gekündigt dort unten, ne? Das scheint zu stimmen. Aber da gibt's ja jetzt auch so ein Anti-Pegida 2, die da irgendwie Pegida 2.0 gegenlaufen gegen Bachmann, weil der ja eigentlich dann auch ein Volksverräter ist, weil er auch ausgewandert ist und, naja. Ich finde das gut, wenn die sich gegenseitig fertig machen. Apropos ausgewanderte Volksverräter, Vollidioten, Nazis. Ich gucke ja unheimlich gerne Goodbye Deutschland, diese Quatsch auf Vox da. Und da ist so ein Pärchen bei. Der Holger Apfel oder was? Bodybuilder auf Mallorca machen die irgendwie so ein Fitnessstudio. Und diese Frau sieht einfach aus wie Thomas Gottschalk auf Steroiden. Und die hat ganz komisch, keine Ahnung. Und ich weiß, dass die auf Facebook sind und hab dann irgendwas bei seiner Sendung gedacht, jetzt guckst du dir mal an, was die so privat machen. Das ist ja, was für ein Mensch. Ja. So, und dann dachte ich mir, das gucke ich mir jetzt an. Und dann gucke ich mir auf diese Seite und ich dachte sowieso eher, keine Ahnung, irgendwie vielleicht ganz nett diese Leute so, aber halt irgendwie nicht meine Welt. Gucke ich mir da auf Facebook diese an. Und dann jedes zweite Foto, wie sie mit Holger Apfel gerade am Schnitzel essen sind. Oh, schön. Und irgendwie auf so Konzerten bei Holger Apfel mit so Liedermachern da rumsitzen. Ich weiß nicht, wie Frank Rennecke aussieht, aber ich schätze so, da irgendwie so diese Klientel. Dünner Mann mit grauen Haaren. Ja, und ich bin jetzt sehr gespannt, ob die Damen und Herren bei Vox nicht wissen, wer Holger Apfel ist und Holger Apfel demnächst einen Auftritt bei Goodbye Deutschland hat. Vielleicht wird der ja sogar dann nochmal da irgendwie so ein Feature. Ja, was hast du vorher gemacht? Ja, ich war in der Politik. Genau. Und jetzt mache ich hier Schnitzel. Ja. Ich glaube, die wissen das doch. Die sind nicht ganz so blöd auch bei der Recherche. Ey, das sind alles junge Praktikanten. Alles so kurz nach dem als Mediengestalter irgendwie fertig geworden und dann werden sie da runtergejagt. Für wenig Geld. Man erinnert sich ja an das lustige hier Intermezzo bei hier Schwiegertochter gesucht, mit auch einem Darsteller, den wir ja aus dem Ballroom kennen. Der, bei hier, Böhmermann. Ja. Weißt du es nicht? Wie, den kennt ihr? Der Vater von. Den kennt ihr? Der ist Mitglied von den Noisy Neighbors, dem DJ-Team vom Sonic Ballroom. Ach so. So klein ist die Welt. Der den Vater gegeben hat da. Ja, ja. Ja, ja. ZDF Neo macht das ja auch in Ehrenfeld und die werden nicht allzu weit von. Ja, ja. Hast du Lust, was zu machen? Ja. Ja, so klein ist die Welt, ne? Ja. Das wäre doch mal ein Gesprächsgeist. Und der ist jetzt hätte vielleicht sogar was zu erzählen. Der ist jetzt auch mit dem Michel Kiesewetter verwandt oder was? Genau, das ist Michel Kiesewetter Schwitz. Ich glaube nicht. Naja. Ja, könnte man. Ja, was will ich denn einladen? Was macht er denn? Ist er erfolgsloser Schauspieler oder was? Volksloser? Erfolgsloser. Nein, der ist staatenloser, glaube ich, jetzt. Oder ist, DJ. Ist auch sowas. Der ist aber auch. Schauspieler und DJ. Der ist aber auch Alleinunterhalter. Ja? Ja. Ey, der soll vorbeikommen. Da kann ich irgendwie. Kann er sich hier allein unterhalten? Dann hast du mal frei. Wo kann man das besser als hier bei Pogo Radio? Solange keiner zuhört. Nils ist noch da, guck mal. Ja, ja. Der sagt nichts mehr. Nee, der ist jetzt wahrscheinlich gerade föhnen die Badewanne. Das Badewasser beginnt zu wirken. Vielleicht sind seine Finger auch zu schrumpelig und er kriegt den Touchscreen nicht aus. Ja. Gemein. Ja, mach nochmal Musik, das für den genau. Hin. So. Mach mal Frau Mansmann. Frau Mansmann, ne? Das ist doch ein Böngs seine Band, oder? Der Böngs. Vom Baffa Crozio. The Almighty Böngs. Bacrauf Hafita. Ah, du kannst. Ich kann das aussprechen. Müsst du eigentlich jetzt einen Schnaps trinken, ne? Wieso? Weil ich Bacrauf Hafita aussprechen kann? Ja, genau. Ich bin mit dem Auto, ich darf keinen Schnaps trinken. Achso. Ja, ist immer noch den gemeinen Geschmack. Hast du noch deinen Schwedengeist da? Noch ein paar Schlücke sind da drin. Es hat ja. Was ist denn daran jetzt so schlimm? Also, nur weil du das Wort aussprechen kannst. Wahrscheinlich. Ich habe nicht Freiwild gesagt. Ja, sag du das Wort mal. War es Freiwild? Nee. Er hat Böse Onkels gesagt. Ja, sag du mal das Wort, das Label, wie das heißt. Waffner. Ich weiß es ja nicht. Siehste, hast du vergessen. Ich kann es auch nicht. Vielleicht auch. Ja, auf jeden Fall ist Bönk so eine Art menschlicher Gott. Ja. Und allein deswegen sollte man das schon spielen, weil er so wunderschön ist und weil er eines der schönsten und interessantesten Tätowierungen hat, die ich kenne. Diesen brennenden Strichmännchen-Pimmel auf dem Rücken. Dann soll ich ihn mal in die Sendung einladen. Ja, aber ich habe es, glaube ich, mal versucht, aber irgendwie, glaube ich, das ist nicht so ein Typ, der irgendwie mit Skype zurechtkommt. Ich glaube, Bönks kann auch nicht mal mit einer Parkuhr umgehen, aber der ist trotzdem super. Ja, also Frau Mansmanns, Party ist Krieg, ist Party. Von ihrer Split-LP mit den Fills. Wir haben einen Plan und brauchen was zum Spielen. Das war die Band. Textlich? Frau Mansmanns. Ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht gut ist. Was? Chefdenker. Ja? Nein. Was? Chefdenker. Was, dass es gut ist? Dass das textlich nicht gut ist, kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das ist, ich bin von Kopf bis Fuß auf Fass eingestellt. Textlich natürlich lohnenswert. Musikalisch dachte ich so, ha, Kaddi hatte mir ja mal erzählt, also wir machen nur noch Altherrenrock. Und als ich den Song hörte, dachte ich, oh, der hat leider recht gehabt. Hm. Das hatte dir wahrscheinlich schon vor 10 Jahren erzählt. Nee, ich glaube, es war letztes Jahr. Ja, aber das ist ja, ich meine, die machen halt Altherrenrock, weil sie halt alte Herren sind. Ja, und, ja, und weil sie halt irgendwie selbstverliebt in ihre Gitarren da irgendwie rein. Und wer schon mal die Plattenregale reinhalten. Eines der Mitglieder gesehen hat, der weiß ja auch, wo die Reise hingeht. Ja. Mhm. Truckstop 2.0. Ja, irgendwann und mal. Ich ja. meine, der Klaus, der hat halt eine wahnsinnige Gitarrensammlung und die wenigsten Gitarren haben nur 6 Saiten. Ja. Ja. Vor allen Dingen sind die wenigsten Gitarren komplett zusammengebaut. Naja. Ja, sowas spielen da. Das ist, habe ich jetzt auch so ein Plastic Bomb CD, habe ich das runtergeholt. Runtergezogen. 2:04, ja. Kann man machen. Spielen, ne? Besser als Hip-Hop, was ja auch jetzt immer regelmäßig da gefeatured wird durchs Plastic Bomb. Hier im Pogo-Radio? Nein, im Plastic was? Bomb. Ja. Ich bin ja von Herzen Hip-Hopper. Ich mag Hip-Hop ja auch gerne. Ja, guten. Ich hatte schon Hip-Hop irgendwie vor Jahren, ne? Als es noch modern war. Da 1998. Chaos One und so war bei mir in der Sendung, weil es war mein Nachbar. Chaos One? Ja, aber das ist doch so Zeckenrap auch. Ja, ja. Ich finde die leider technisch alle irgendwie nie so gut. Zeckenrap? Ja, was da jetzt so angesagt ist. Ich mag Ghostface Killer. Ja, siehst du, Anarchist Academy ist auch Zeckenrap und die sind ja wohl wegweisend gewesen und die Stieber Twins und was ich alles. Anarchist Academy sind aber auch nur so gut gewesen, wie man sie damals fand. Genau wie Too Strong. Wenn man sich das jetzt anhört, ist das auch Kacke. Ja, natürlich. Mhm. Ja. Ich schwöre ja heute noch auf 1-2. Ja, auf die Firma wahrscheinlich, ne? Mhm. Mhm. Und wie hießen diese Cruiser-Typen aus Stuttgart? Massive Töne. Massive Töne, ja, nee, die fand ich nicht so gut. Aber Stieber Twins hast du recht, die waren auch geil. Ja, ich habe jetzt gesagt, Fantastische Vier, oder was? Nein. Was ich richtig gut finde an deutschem Rap gerade, ist zugezogen maskulin. Ja, ja, die gehen auch tierisch total durch die Decke, aber ja, die ja, fallen auch in dieses Zecken-Rap. Na und, ist es so verkehrt? Ja, oh, eben. Was ist denn da verkehrt dran? Du für ein elitäres so Arschloch. Oder die, was ist denn der, wie heißt der, Soki. Soki, ja, Soki. Die war die erste, die einen Bericht im Plastikbomb hatte. No. Was ich richtig scheiße finde, ist diese promovierte Fotzenfrau. Wie heißt die denn? Lady Bitchway. Ja, genau. Hallo, die ist 2000, die gibt's gar nicht mehr. Doch, die findet statt. Das war damals die war neulich bei Promi Shopping Queen. Die war bei Harald Schmidt irgendwie mal zu Gast. Ja, da findet die dann die statt. Die war mal bei Harald Schmidt zu Gast, damals als Harald Schmidt noch gelebt hat. Also das ist ja uralt. Ach, da hat die Sendung mit Olli Pocher, ne? Da hat die den Olli Pocher mal richtig nass gemacht. Ich bin vor kurzem eingeladen worden in eine philosophische Diskussionsrunde mit Harald Schmidt im St. Ursula Kloster in Köln. Und dann? Und warst du da? Nee, war ich nicht. Das war, ich konnte nicht. Das war mittwochs abends oder so. Ach Mist. Ja. Hat mich wirklich geärgert. Über die Arbeit. Mhm. Scheiße. Ja, machen wir weiter mit Musik. Ich würde sagen, Chefdenker, wenn ihr es selber haben wollt, kauft euch die neue Plastic Bomb. Oder drückt jetzt auf Record. Genau. Genau, ja, ja. Am Doppelkopf. Ich hasse Ja, hier wieder zum philosophischen Trio bei Pogo Radio in Bermudafunk. Herr Himmelsberger, ich wusste gar nicht, dass Sie so gut artikuliert sind. Ich habe gerade überlegt, was heißt ein Trio, weil das heißt ja Quartett, ne? Das literarische Trio, Quartett. Trio gibt, heißt einfach nur Trio oder ich kenne nur Trio mit vier Fäusten oder sowas. Trio, ja, ja, du könntest uns auch die philosophische Trinität nennen. Ja, oder Triologie. Triologie. Oder Triptychon. Triptychon, genau. Ja. Treik, ist auch ein Wort mit T. Ja, die drei von der Bierbank. Die drei von der Punkstelle. Ja. Ja, man schmeißt endlich mal den Dicken raus und übernimmst den Laden mit deinen ganzen Girlies. Nein, ich habe damals schon gedacht, zu Nils gesagt, ich möchte, dass er quasi am Leben bleibt. Ich habe ja auch was über... Als graue Eminenz, so wie der Helmut Schmidt bei der Zeit, oder was? Ich hatte, der ist ja zum Glück auch tot. Ja. Ich hatte Angst, dass er dann einfach, weiß ich nicht, sich in nichts auflöst, wenn er keine Aufgabe mehr hat durch die Punkstelle. Also ist das eher ein physisches Problem, dass du ihn nicht rausschmeißt? Nein, das ist hier sozial von mir. Ach so. So. Ne? Andere Pferde werden dann einfach zum Abdecker gebracht. Ich möchte aber, dass er noch weitermacht. Irgendwie. Ja, das ist gut. Das ist sozial. Ja. Du könntest ihm auch einfach Flusssäure in seine Badewanne kippen. Das war bei Breaking Bad. Ja, das ist wahrscheinlich auch gut gegen Kalkränder. nee, es war immerhin legt Kiesel. Er auch noch auf, mehr oder weniger regelmäßig. Und ich werde nämlich dieses Jahr auch tatsächlich noch einmal als DJ zurückkehren. DJ? In den Sonic Booms Room. Am 2. Dezember. Oh. Mit einem entsprechenden Set. Ja, ich werde alle umbringen, glaube ich, musikalisch. Ja? Ja. Was spielst du denn? Ich habe mir tatsächlich jetzt schon Gedanken gemacht, aber so wie ich mich kenne, habe ich 5 Minuten, bevor es losgeht, wieder ganz andere Ideen. Den USB-Stick vergessen. Ja, oh, scheiße. Ich muss die CDs nehmen, die hier rumliegen. Was haben wir denn da? Ja. Dead Kennedys. Erstmal eine Stunde lang hören. Ja, was will man noch spielen hier? Was habt ihr noch? Was wollt ihr noch? Ja, ich habe noch so ein paar Lieder. Ich fände Pisse gut. Pisse, ja. Die ja nur deshalb so groß sind, glaube ich, das liegt nur an dem Linus Volkmann, ja, weil der die Namen. Irgendwie so gefeatured hat. Linus Volkmann, der wird ja eh auch total gefeatured. Der wird ja selber gefeatured. Der featured alles und der wird selber gefeatured. Er featured sich selbst, wird von anderen gefeatured. Es ist sein täglich Brot. Damit bezahlt er seine Miete. Das ist gut. Ja. Das ist clever gemacht. Wie kann man das machen? Ja, du musst halt soziale Medien musst du halt immer präsent sein. Da habe ich und überall Like drücken und dann drücken die auch bei dir Like. Da ich und auch mal Leute beleidigen, ne? Nein, davon nicht. Macht er nicht. Ich glaube, er hat sich da letztens eine Kontroverse. Nee, das macht er aber so smart. Das ist kein Beleidigen, das ist mehr oder weniger so, wenn ich dich jetzt hier an die Seite reinpiekst. Anstupsen. Ja. Ach so, wie damals im StudiVZ. Ja, das ist aber, aber wirklich gar nicht so schwierig. Da habe ich mich gestern noch mit meinem neuen Nachbar drüber unterhalten, über meinen alten Nachbarn. Und wie denn der davon gelebt hat, was der da gemacht hat. Denn der ging mir regelmäßig auf den Sack, denn der war, laut eigener Aussage, Foodblogger in einer Gay-Food-Community. Was ist denn ein Foodblogger? In einer Gay-Food-Community. Der hat Fußfetischist oder was? Nein, Essen. Der hat tatsächlich. Ach so, mit dem. Der hat tatsächlich jeden Tag um 16 Uhr morgens ist er aus seiner Wohnung raus mit Arm voll leerer Weinflaschen und ist dann wiedergekommen mit dem Arm voller Weinflaschen und irgendwie Gemüse im Rucksack. Und dann abends um 8 Uhr kamen regelmäßig so Gäste zu ihm und dann hat er oben gekocht und dann haben sie tierisch besoffen. Das ging mir wahnsinnig auf die Eier, weil nachts um 3 grundsätzlich irgendwie Flaschen umgefallen sind oder irgendwie eine Kelle auf dem Boden. Und dann hat er da gekocht und dann hat er das irgendwie das aufgeschrieben und den Gay Food Community Leuten gezeigt, was geiler Gay Food ist und wie man dabei trinkt. Keine Ahnung. Wie weit hat er davon gelebt und konnte sich die teure Miete in der Südstadt für eine Dreizimmerwohnung leisten. Finde ich jetzt im Nachhinein echt unglaublich. Es ist auf jeden Fall mal ein Geschäftsmodell. Also man kocht, betrinkt sich und bringt das im Internet. Genau, und schreibt dann irgendwelchen Schwulen, dass man so gut essen kann. Ja, klar. Schwul gut essen. Ja. Ja, aber die Nische ist dann ja schon besetzt. Muss natürlich auch schöne Fotos machen, ne? Und so. Ja, ich habe mir leider nie angeguckt, was der macht. Übrigens, Nils, hier gammelt so eine Zigarette vor sich hin. Ja, Mensch, Nils. Echt? Aber okay, hetero gut essen kennt man ja zur Genüge durchs Fernsehen hier mit den ganzen Idioten da. Currywurst, Pommes, Mayo. Was gibt's denn da noch? Was können wir denn noch machen, ey? Was ist denn wohl, also gay, er ist ja offensichtlich der männliche Teil von gay. Was ist denn wohl gay, also women, female gay, also Lesben? Was ob das ein Unterschied ist? Lesbien. Ja, keine Ahnung, ich kenne ein paar, ich kann die ja mal fragen, ob die da nicht Bock drauf hätten zu kochen. Was die da so kochen, ne? Ja. Ich habe ja mal mit mehreren Lesben zusammen gewohnt. Essen lesbische Frauen wie Heteromänner? Ja klar, ich habe nämlich damals gekocht. Wenn die vom Fußball kamen, musste das Essen fertig sein. Das schneiden wir. Ja, in die Suppe rein. Es war jetzt alles ein bisschen schwul, wir spielen jetzt Hoden aus starkem Stahl, oder? Oh ja. Na? Bitte. Klimbim. Und da hier wieder irgendwie, nicht, dass wir alle dann hier na? Gleich bei dir im Badezimmer verschwinden für eine halbe Stunde. Genau, ja. Ach, ich wollte nur duschen, stimmt. Ja, ja. Fängt nicht an. Ja, das war Leberhalsmaul von Hoden aus starkem Stahl. Das war wieder Pogoradio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdiger Himmelsberger. Wenn heute nicht der 19.10. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und ich bedanke mich bei Nils und beim Richie. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und so. Und Zuschauen, ja. Und Zuschauen auch. Ja, jetzt spielen wir noch Pisse, wie ich es vorher schon angekündigt habe. Und sag tschüss, nächste Woche geht's weiter. Mit? Ich weiß gar nicht. Vielleicht jetzt mit dem anderen Nils, falls er. Vielleicht, wenn er aus der Badewanne rauskommt, ne? Mal schauen. Du kannst auch eine Sendung aus der Badewanne machen. Hier machen wir mal nicht hier den Barschel, genau. Ja, genau. Ja, das war wieder. Ja, tschüss, mach's gut. Vielen Dank, Stelle.